Katzen. So oft hab ich versucht, meinem Schicksal zu trotzen. Es gibt so viele, es gibt so viele. Es gibt so viele Gefühle, so viele Wege und auch Ziele, so viele Fehler im Leben. Hab nie dran gedacht, einfach aufzugeben. Ich schaue in mein Spiegelbild. Ich schaue in mein Spiegelbild. Ich schaue in mein Spiegelbild. Ich schaue aus dem Fenster. Ich schaue aus dem Fenster. Ihr könnt auch ruhig schreien. Ihr könnt auch total still sein. wisst ihr eigentlich, dass Stille mehr wert ist als Lärm? Ja, Stille ist mehr wert als Lärm, weil Stille viel mehr sagt als Lärm. Ja, er sagt's dort vorne. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Hätte ich jemals schweigen gewollt? Nee. Okay. Was auch immer. Passiert. Passiert, dass der Gurt mal abfällt.